Doktor Dexter hat einigen Dorfbewohnern seinen selbstgebrauten Zaubertrank verkauft. Aber offensichtlich sind diese mit der Wirkung überhaupt nicht zufrieden. Komm zurück, bleib stehen, du Scharlatan! Mein Zauberelixier ist Humbug! Der arme Doktor. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als zu flüchten, so schnell er kann. Wutentbrannt rennen seine Kunden hinter ihm her. Und schon nähert sich die wilde Jagd dem Tomatenfeld von Tammy. Der hat ganz andere Sorgen. Mann, vielleicht habe ich doch kein so glückliches Händchen für Pflanzen, wie ich dachte. Die Tomaten gucken ja noch trauriger als ich, wenn Grammy sagt, dass sie keine Kekse mehr hat. Stehen bleiben, hab ich gesagt! Hilfe! Hier hast du deine faule Medizin, du Quacksalber! Einer der Leute schleudert eine Flasche mit dem angeblichen Zaubertrank hinter dem Doktor her. Die Flasche landet jedoch auf Tammys Tomatenfeld, zerbricht und die Flüssigkeit ergießt sich über die Pflanzen. Und im Nu sprießen diese wie verrückt. Und Tammy hat auf einmal Tomaten so groß wie Melonen. Hey, was war denn das für ein Zeug? Der gute Doktor hat natürlich nichts von alledem mitgekriegt. Er ist heilfroh, seinen Verfolgern entkommen zu sein. Traurig sitzt er in seinem kleinen Holzwagen. Ich bin ruiniert am Ende. Es tut mir leid, Martha, meine Liebe, aber ich habe dich schon wieder im Stich gelassen. Jahrelang habe ich versucht, unser Familienrezept für das Elixier zu perfektionieren, aber es ist wertlos. Und ich bin's auch. Oh, armer Kerl. Aber ich darf nicht aufgeben. Vielleicht brauche ich nur ein paar andere Zutaten, damit das Mittel so wirken kann, wie es soll. Tammy sagt immer, dass es wichtig ist, dass wir Gummibären den Menschen helfen. Vielleicht kann ich da etwas machen. Schon rennt Tammy los und holt ein kleines Fass mit Gummibärensaft. Und als der Doktor im Wald verschwunden ist, um neue Kräuter zu sammeln, schüttet er den Saft in den Bottich mit Dexters Gebräu. Das dürfte das Geschäft des Doktors ein bisschen in Schwung bringen. Ui, das wirkt ja schon. Als Scruffy kurze Zeit später von der Sache erfährt, ist er ganz und gar nicht glücklich. Oh, du hast was? Aber Scruffy, wir sollen den Menschen doch helfen, oder? Ja, schon, aber man gibt niemandem Gummibärsaft, den man nicht kennt. Das könnte katastrophal werden. Und deshalb werde ich den Saft zurückholen, bevor es irgendwelche Schwulitäten gibt. Was kann denn so ein bisschen Gummibärsaft schon für Schwulitäten geben? Wir werden ja sehen. Jedenfalls ist der Doktor schon fleißig dabei, sein neues Mittel anzupreisen. Nur heranspaziert, liebe Leute, lasst euren Gaumen von Dr. Dexters neuem verbessertem Zauberelixier kitzeln. Es kuriert garantiert eure großen und kleinen Wehwehchen. Und zu der Einzwe, und das bist du. Was ist denn das für ein Aufruhr hier? Nur ein winziges Schlöckchen von meinem Zauberelixier, Sir, und ihr werdet euch 20 Jahre jünger fühlen. Jünger meinst du? Ich muss sagen, ich fühle mich tatsächlich anders. Wirklich, ich könnte es mit einer Kanzlerin aufnehmen. Na prima, wir kommen zu spät. Das muss ja auch passieren, wenn Menschen Gummibärsaft trinken. Oh, Freude über Freude. Endlich wirkt mein neues Elixier doch noch. Ich nehme eine Flasche von diesem Zeug. Ich nehme zwei. Ich will auch was. Eigentlich. Ja. Sieht so aus, als hätte der Bursche jetzt keine Probleme mehr. Da verlass dich mal nicht drauf. Leider soll Graffy recht behalten. Aber zunächst haben zwei junge Leute, die übrigens auch Dr. Dexters neuen Trank gekauft haben, im Wald ein ganz anderes Erlebnis. Noch ein bisschen Marmelade, Quentin? Gern. Und hast du noch welche von denen? Ah, Ungeheuer! Das sind mal Geleekrapfen! Am Herrn! Geh weg! Ich lass mir von niemandem mein Picknick verderben! Das Mädchen nimmt einen großen Schluck aus der Flasche und schon schleudert sie die Ungeheuer durch die Luft, dass diese wie Kanonenkugeln direkt im Burghof ihres Herrn, dem bösen Ickzorn, heruntergekracht kommen. Dieses Jahr haben sie die falsche Umsetzung, aber früher... Ich hoffe für euch, dass ihr für euer Benehmen eine gute Erklärung habt! Ja, Menschen haben mächtigen Trank getrunken, sind ganz stark geworden, haben uns in die Luft geworfen. Strapazier meine Geduld nicht, du was? Ein plötzliches Anwachsen der Körperkraft durch Einnahme eines Trankes? Das klingt doch aber ganz nach Gummibärensaft. Beweg dich, Todwart! Wir müssen dieser Sache auf den Grund gehen! Könnte zerbrechlicher Todi sich vielleicht zuerst Ganzkörperverband anlegen lassen? Inzwischen verkauft Dr. Dexter auf dem Markt weiter seinen neuen Zaubertrank. Und die Leute reißen ihm die Flaschen förmlich aus den Händen. Nur nicht drängeln, Leute! Es ist genug für alle da! Komm, Tammy, wir müssen uns das Zeug schnappen, bevor es noch mehr Menschen in die Finger kriegen. Keine schlechte Idee, Gruffy, denn gleich passiert was. Ein Bauer kommt um die Ecke und trägt sein Pferd mitsamt Wagen auf seinen ausgestreckten Armen. Ja? Wird Zeit, dass du auch mal die Beine hochlegen kannst, Betsy. So wie ich mich fühle, könnte ich die Arbeit von 10 Pferden machen. Was ist passiert? Oh, oh. Die Wirkung des Saftes hat nachgelassen. Dein Zauberelixier taugt nicht. Ja, es wirkt nicht lang genug. Wir wollen unser Geld zurück, und zwar sofort. Oh, bitte. Da kann etwas nicht stimmen. Das kann man wohl sagen. Du hast uns betrogen. Ja, genau. Du hast doch recht gehabt, Graffi. Wir haben dem armen Mann das Leben zur Hölle gemacht. Und wieder ist Dr. Dexter auf der Flucht. Beeil dich, Tammy, sonst ist er weg. Halt! Anhalten im Namen Herzog Itzung. Oje, oje, bist du verletzt? Also? Dann wollen wir doch mal zur Sache kommen. Ich würde gern diesen Trank probieren. Wirklich? Aber natürlich gerne. Na, prima. Das sieht mal nicht nach Gummibärensaft aus. Ickzorn trinkt und schon zertrümmert er einen dicken Felsbrocken mit einem Schlag. Ich hatte also recht, das ist wirklich Gummibärensaft. Also, Doc, wie hast du den von den Gummibären gekriegt? Gummibären? Die gibt's aber wirklich nur in der Fantasie. Mein Elixier ist nach einem alten Familienrezept gebraut. Du hast das gebraut? Ausgezeichnet. Dann kannst du für mich gleich noch mehr davon brauen. Viel, viel mehr. Ach, du lieber Himmel. Jetzt hat er den Verrat. Ich würde sagen, wir sollten ihm wohl lieber helfen. Hast du ihm nicht zum Genug geholfen? Kurze Zeit später in der Burg. Eifrig ist der Doktor dabei, für Ickzorn den Trank zu brauen. Was soll er auch machen? Na, wie geht's voran, Doc? Ihr werdet von meinem neuen Elixier begeistert sein, Durchlocht. Ich meine Lauch. Ich habe es diesmal super-duper extra stark gemacht. Hier, bleib mal, du probierst es als Erster. Ja, schmeckt prima. Gib her! Das Zeug schmeckt ja widerlich. Mit Erlaub, ich wage zu widersprechen, Herzogissimo. Es fehlt nur noch ein bisschen... Pfeffer? Was für einen faulen Teig willst du hier abziehen? Niemand hält mich zum Narren! Das ist unsere Chance. Er hat Gummibären eingeladen. Was ist denn hier los? Ich hab die Gummibären. Ich hab die Gummibären. Ah! Wusste ich doch, dass ihr fiesen Pfeffiecher dahinter steckt. Lass den Doktor gehen, Iggy. Ich hab nur Gummibärensaft in sein Elixier geschüttet, sonst nichts. Tut mir leid, ich wollte dir nur helfen. Böse, böse Gummibären, dafür müsst ihr jetzt aber in den Kerker. Ganz genau, Todwart. Und nach dem Abendessen werden wir sie dazu überreden, uns echten Gummibärensaft zu brauen und nicht dieses wertlose Gesöff. Oh, mein Elixier wäre also immer noch wirkungslos, wenn dieser gutherzige Gummibär nicht gewesen wäre. Ich bin tief in seiner Schuld und es wird Zeit, dass ich mich revanchiere. Und der Doktor hat auch schon eine Idee. Unsere beiden Gummibären schmoren weiterhin im Kerker, bewacht von den zwei Ungeheuern. Lasst uns hier raus, ihr Riesenpaviane! Ha, mit Schmeicheleien erreichst du bei uns gar nicht. Ja, Gummibären bleiben, wo sie sind. Das riecht nach Schlammsuppe mit Schimmelpilzen. Mein Lieblingsessen! Was ist denn das? Ich habe es Ungeheuer Traumschmecki getauft. Wer von euch will ein Gratis-Schmecki? Also, ich will. Nein, ich! Ich war zuerst da! Und während sich die Ungeheuer noch um Dexters Getränk streiten, öffnet dieser die Zellentür. Mann, vielen Dank für die Hilfe. Hab ich doch gern getan. Ihr habt ja euer Leben für mich riskiert. Ich will. Nein, ich. Ich hab's zuerst gerochen. Oh, nein, ich. Müssen wir mal durch? Ja, natürlich. Die Gummibären. Kumpel von den Gummibären hat uns reingelegt. Haltet sie auf Trab. Ich hol ihn zwischen den Wagen. Gute Idee. Sie sind da drüben. Schnell. Na lang. Schärf nicht ein. Tschau, ihr Narren, schnappt diese Gummibären! Okidoki, Herzi! Da sind sie, ihr dummen Jungen! Schluckodexter, machen wir, dass wir hier wegkommen! Aber ohne mein Elixier kann ich hier nicht weg! Greift sie euch! Alle Mann an Bord, Doc! Im letzten Moment hat der Doktor das Fass mit seinem Getränk hinten auf den Wagen gestellt. Mit Gepolter fahren die drei los. Da schwappt etwas von der Flüssigkeit auf den Boden. Und sofort sprießt ein kleiner, stacheliger Baum hervor. Das ist es. Genau, was der Doktor verordnet hat. Tammy schüttet das ganze Zeug aus. Und im Nu ist der Boden bedeckt von einer richtigen Hecke von Stachelbäumen. Ickzorn und seine Ungeheuer können nicht mehr bremsen und rennen voll hinein. Ob das wohl wehtut? Ihr kleinen Jerehe! Ich kann vielleicht nicht mit meiner schrecklichen Niederlage. Ja, halt die Klappe! Tja, Ickzorn ist wieder mal der Dumme. Und endlich weiß der Doktor, dass sein Elixier doch zu etwas nützlich ist. Holt es euch, liebe Leute, frisch gebraut vom Fass. Dr. Dexters erstaunliches Pflanzenwachstumsmittel. Ich garantiere euch, eure Pflanzen und euer Gemüse wächst schneller und größer. Oh, ich will eine Flasche! Sieht ganz so aus, als ob Dexter endlich doch noch Erfolg hat. Den werde ich auch haben, wenn ich meinen Gemüsegarten mit einem bisschen davon dünge. Das nächste Abenteuer haben Cubby und Sunny zu bestehen. Alles fängt ganz friedlich an, denn... Schnee? Das muss ich sofort den anderen sagen! Granny, Granny, es ist soweit! Cubby, um Himmels Willen, nicht so stürmisch! Aber Sunny, es schneit! Das wissen wir, Cubby, das wissen wir! Deshalb machen wir hier auch alles bereit! Mann, das Fest des allerersten Schnees, wie schön! Ach, auf diesen Feiertag freue ich mich immer besonders. Die schöne Dekoration. Und das viele Essen. Und die Spiele! Und das Singen der Lieder im Feuerschein. Hab ich schon die Leckereien erwähnt? Hört mal, wir haben noch alle eine Menge zu tun, bis wir fertig sind. Also müssen alle mit anpacken und helfen. Sag mal, wo ist denn eigentlich Sunny? Tata! Und wie sehe ich aus? Was soll denn das darstellen? Etwa die gute Fee? Es ist nämlich so, dass Kalla mich zum königlichen Hofball eingeladen hat. Auf Dunwin? Aber was ist, wenn dich dort jemand sieht? Naja, ich kann ja wenigstens von der Galerie aus zusehen. Jedenfalls, jeder, der irgendetwas darstellt, wird auf dem Fest sein. Nun, aber du nicht. Wieso nicht? Weil es schneit, Dummerchen. Es schneit? Oh nein! Muss ich denn wirklich das Ereignis des Jahres verpassen, nur weil es schneit? Aber, Sunny, du weißt doch, dass wir Gummibären den Tag des ersten Schnees immer feiern. Also, ich verstehe das nicht. Warum müssen wir diesen dummen Tag denn jedes Jahr feiern? Nun, vor langer Zeit besiegten unsere Gummibärenvorväter einen großen und schrecklichen Feind. Danach veranstalteten sie eine Siegesfeier. Und seitdem feiern wir Gummibären von Gummiglen jedes Jahr diesen Tag, damit wir niemals vergessen, was unsere Vorfahren damals vollbracht haben. Das ist ja alles schön und gut, aber was hat das mit mir zu tun? Du bist doch eine Gummibärin, oder nicht? Klar, aber ich würde trotzdem lieber auf den Ball gehen. Das ist zu gefährlich. Und jetzt zieh diese albernen Sachen aus. Wir feiern hier nach Gummibärenart. Verstanden? Ja, Graffi. Und es wird gefeiert. Tammy hängt einen Kürbiskopf auf und schon beginnt ein lustiges Ballwerfen. Ja! Na, du zeigst es dem blöden Kürbis aber ganz gewaltig. Na, sieh dich erst mal das an. Oh! Ja! Dabei fällt mir ein, wann essen wir denn? Drei Wurf, drei Treffer, das ist gar nicht so übel. Jetzt bist du dran, Sunny, meine Kleine. Jede Wette, dass du mich nicht schlägst. Das ist mir doch ganz egal. Aber Sunny, wenn du gewinnst, dann darfst du diesen Zaubertrank zum Berg Leviathan bringen. Und für uns Gummibären ist das eine große Ehre. Ist ja toll. Ich würde trotzdem lieber auf den Ball gehen. Ohne hinzusehen, wirft Sunny alle drei Bälle gleichzeitig und, das gibt's doch nicht, alle drei Bälle treffen. Bei allen Gummibären, ich kann's nicht fassen. Ich auch nicht. Cubby und Sunny, hiermit erkläre ich euch beide zu Siegern. Aber ich wollte doch gar nicht... Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Danke. Und schon sind die beiden unterwegs. Den Zaubertrank haben sie in einem festen Gummibeutel auf ihrem Schlitten verstaut. Hui! Nächster Halt, Berg Leviathan! Los, komm, Sunny! Wir sollen doch vor Mittag dort sein! Ich kann gar nicht glauben, dass wir ganz da hochkraxeln müssen, nur um diesen doofen Sack in eine doofe Höhle zu werfen. Hey, das macht bestimmt Spaß! Klar, wenn es einem Spaß macht, sich die Pfoten abzufrieren. Ich persönlich würde jetzt wesentlich lieber mit königlichen Herrschaften verkehren. Sei doch nicht so eine alte Miesmacherin! Oh, Cubby! Nicht! Halt! Aber schon saust der Schlitten den Abhang hinunter und landet in einem Schneehaufen. Die beiden purzeln herunter und der Sack fliegt in hohem Bogen in eine tiefe Felsspalte. Klasse Abfahrt, hä? Das hast du ja wieder toll hingekriegt, Cubby. Deinetwegen liegt der Sack jetzt da unten. Tut mir leid. Ich komm nicht dran. Was machen wir denn jetzt? Tja, wir werfen einfach irgendetwas anderes in die Höhle. Siehst du? Sollen wir das wirklich machen? Wer soll es denn erfahren? Unsere Gummibärenvorfahren? Glaubst du wirklich, dass es eine gute Idee ist? Cubby, was spielt das denn schon für eine Rolle? Ich weiß nicht. Es ist viel zu kalt, um hier draußen rumzustehen und zu diskutieren. Gehen wir nach Hause. Und mit Schwung wirft Sunny ihren Schal, den sie um einen Schneeball gewickelt hat, in die Höhle. Sunny, hast du eben auch ein seltsames Geräusch gehört? Ach, das war nur der Wind, Dummerchen. Das glaube ich nicht. Siehst du, was ich meine? Ein gewaltiger Riese bricht aus der Höhle hervor, dass die Erde bebt. Oh je, ich glaube, wir haben gerade einen großen Fehler gemacht. Vielleicht sollten wir jetzt lieber gehen. Ganz deiner Meinung. Ich glaube, er mag keine Gummibären. Sunny, hier rein! Im letzten Augenblick können sich Cubby und Sunny in einen Gummibärentunnel retten. Und schon hat der Riese das Interesse an den beiden verloren und haut ab. Junge, der ist mal mit dem falschen Fuß zuerst aufgestanden. Ja, wofür hält er sich eigentlich? Du glaubst doch nicht, dass er der große und schreckliche Feind ist, von dem Sunny gesprochen hat. Und vielleicht hat der jährliche Sack mit dem Trank aus Zauberkräutern ihn all die Jahre weiterschlafen lassen. Ja, bis wir es vermasselt haben. Na, und wessen Schuld war das wohl? Oh je, ich hatte ja keine Ahnung, dass diese Tradition so wichtig ist. Wir sollten lieber sofort den Sack holen und den Riesen aufhalten, bevor er Schlimmes und... Ich würde dir nicht empfehlen, zu versuchen, in seine Fußstapfen zu treten. Sehr witzig. Wenigstens dürfte er nicht besonders schwer zu finden sein. Ganz so einfach ist es aber auch nicht. Die beiden haben sich den Sack wiedergeholt und stapfen durch den tiefen Schnee, den Fußspuren nach. Was würde ich nicht alles für eine heiße Tasse von Grammys Gummibärenpunsch geben? Komm, Sunny, wir dürfen jetzt nicht schlapp machen. Aber wir folgen seiner Fußspur jetzt schon seit Stunden. Bei seiner Geschwindigkeit finden wir diesen Riesen nie. Lauft um euer Leben! Ein Riese! Ich glaube, wir haben ihn gerade gefunden. Ich werd verrückt! Wir müssen ihn von hier weglocken, bevor er jemandem was antut. Aber wie? Wir müssen Aufmerksamkeit auf mich lenken. Papi, warte! Okay, du, jetzt zisch hier ab! Na los? Oder muss ich jetzt handgreiflich werden? Mensch, du kriegst mich nicht! Ja, seine Aufmerksamkeit hätte ich jetzt! Und was jetzt? Woher soll ich das wissen? Oh je! Wir haben da wirklich ein kleines Problem! Ich würde eher sagen, wir haben ein großes! Das sagen sie wirklich. Mit einem Hieb fegt der Riese den armen Kappi in einen Baum und dann schnappt er sich die kleine Sunny mitsamt dem Sack. Sunny! Dich mit einem von deiner Größe anzulegen, traust du dich wohl nicht, du blöder Klotz! Kappi, deine Armbandschleuder! Was? Oh ja! Fertig? Ziehen? Feuer! Sunny wirft den Sack hoch. Dem Riesen direkt über den Kopf. Schon hat Kabi ihn mit seiner Schleuder voll getroffen. Der Sack zerplatzt und der Zaubertrank ergießt sich über den fassungslosen Koloss und sofort wird er unheimlich müde. Es wirkt! Träum süß! Mann, was glaubst du, wie lange er jetzt so schlafen wird? Oh, wahrscheinlich so ungefähr ein Jahr lang. Sieh mal! Es fängt wieder an zu schneien. Gehen wir lieber nach Hause. Und am Abend sitzen alle gemütlich beim Festschmaus. Will noch jemand eine Portion Bärenwurzel-Eiscreme? Nein, danke. Ich fühle mich sowieso schon wie eine Maskerin. Eine vierte Portion könnte ich gut noch vertragen. Den heutigen Feiertag werde ich garantiert nicht vergessen. Ja, mir ist endlich klar geworden, warum es wichtig ist, dass wir ihn so begehen, wie wir es tun. Nun, es freut mich, das zu hören, Sunny. Ich würde sagen, das schreit geradezu nach einem Riesenfest. Meint ihr nicht auch? Ihr habt ja keine Ahnung. Bei diesem Abenteuer spielen Gruffy und Cubby eine wichtige Rolle. Und das große Buch der Gummibären. Der schreckliche Sturm wütete Woche um Woche. Und er überflutete das ganze Land. Sogar Ursalia, die legendäre Hauptstadt der alten Gummibären, war bedroht. Alles schien verloren zu sein. Der Untergang unabwendbar. Doch da fand ein tapferer Zauberer einen Zauberspruch im großen Buch der Gummibären. Durch dessen Kraft gelang es ihm, den wütenden Sturm zu zähmen und das Land vor der völligen Zerstörung zu retten. Mann, da wäre ich gern dabei gewesen. Die alten Gummibären konnten wirklich vom Glück reden, dass sie das Gummibärenbuch hatten. Oh ja, ja, in der Tat. Und das können wir auch. Schließlich enthält so ein großes Buch wie dieses das ganze Wissen. Und alle Zaubersprüche... Du lieber Himmel, was ist denn das? Du verflixter, nichtsnutziger Apparat! Oh je, hört sich an, als ob Graffi wieder mal etwas repariert. Graffi, Gummi, wenn du den alten Webstuhl kaputt machst, dann kann ich das Tischtuch, das wir brauchen, nicht weben. Er ist doch schon kaputt. Ich versuche ihn zu reparieren. Vielleicht steht im großen Buch, wie es geht. Ja, ja. Moment, Graffi, wir helfen dir. Ihr habt mir schon genug geholfen. Wollt ihr nicht lieber ins Bett gehen? Ich mach das hier schon allein, Graffi. Gute Nacht. Und als die anderen in den Betten liegen, schaut Graffi bei Kerzenlicht in dem großen Buch nach, was zu tun ist. Also mal sehen. Walle, Walze, Webstuhl. Webstuhl! Aha, ausnahmsweise hatte Sunny mal recht. Hier haben wir ihn. Laut dem Buch braucht das Fischchen nur eine neue Welle. Huh? Puh, was ist denn das? Riecht wie verbrannte Kekse. Grimmi, hast du wieder mal den Backofen angelassen? Ich habe damit nichts zu tun. Der Rauch kommt aus der Bibliothek. Aus der Bibliothek? Ach du lieber Himmel. Ein mächtiger Zimmerbrand. Das Buch, wir müssen es retten. Schnell, holt Wasser! Vielleicht finde ich hier einen Zerschlauber, ein Löschzauber. Hier ist Wasser, Grammy! Hier ist noch Wasser! Schnappt euch jeder einen Eimer? Großer Gummibär, wir müssen das koagulieren! Zu spät. Ich kann es nicht glauben. All das Wissen und Brauchtum. Für immer verloren. Es tut mir leid. Ich muss wohl die Kerze brennen gelassen haben. Oh, Graffi, wie konntest du nur? Ich werde es wieder gut machen. Aber wie? Das große Buch der Gummibären wächst nicht auf Bäumen, weißt du? Hört mal, ich verspreche euch, ich werde ein anderes Exemplar besorgen. Und wenn ich den großen, weiten Weg zur großen Universität in Orselia geben muss. Orselia? Wow! Bist du dir wirklich sicher, dass du das tun willst, Graffi? Ein Bär muss tun, was ein Bär tun muss. Hör mal, Graffi, das ist Wahnsinn. Du sagst es. Eine solche Reise ist viel zu gefährlich. Schließlich haben es andere auch schon versucht, Rosalia zu erreichen, und sie alle haben versagt. Das wäre ich nicht. Graffi hat recht. Nichts und niemand wird uns davon abhalten, nach Orselia zu gelangen. Aber Graffi, ich will auch mitkommen. Es wird bestimmt ganz aufregend. Wir werden dich vermissen, Graffi. Ich euch auch. Ich glaube, ich werde sogar... Hier sind ein paar Kekse, falls du Hunger bekommst. Und ich hab dir eine Flasche frischen Gummibärensaft gemacht. Ach, warum müsst ihr denn immer so einen großen Wirbel machen? Viel Glück, Graffi. Wir zählen alle auf dich. Vielleicht werden wir ihn nie wiedersehen. Graffi wird bestimmt bald wieder hier sein. Stimmt's, Sammy? Ich hoffe es, Sunny. Ich hoffe es wirklich. Hoppe! Ich werde hier nicht einfach rumstehen und das größte Abenteuer meines Lebens verpassen. Während Cubby seinen Entschluss gefasst hat, ist Graffi mit dem Schienenwagen auf der unterirdischen Strecke unterwegs. Laut der Karte müsste ich an der nächsten Kreuzung rechts abbiegen. Das sieht aus, als hätte dieses Gleis seit Jahren niemand mehr benutzt. Bei allen galoppierenden Gummibären. Ui! Station! So ein Mist! Wer hat denn hier die Schienen kaputt gemacht? Cubby, hab ich dir nicht gesagt, du sollst zu Hause bleiben? Doch, aber bist du denn nicht froh, dass ich es nicht getan habe? Dann müssen wir ab hier wohl zu Fuß weiter, aber pass auf, wo du hintrittst. Nach einem langen Weg durch die unterirdischen Gänge gelangen die beiden endlich an die Oberfläche. Das war's, Jungchen. Ich kann keinen Schritt weitergehen. Komm schon, du kannst jetzt nicht anhalten und dich ausruhen. Und ob ich das kann? Aber du hast versprochen, ein neues großes Buch zu besorgen. Ja, ja, ich weiß. Und ich werde eins finden, selbst wenn es mich das Leben kostet. Graffi, sieh mal! Bei allen Gummibären. Glaubst du, dass die alten Gummibären das gebaut haben? Na, jedenfalls waren es bestimmt keine Feen. Komm! Die zwei haben ein riesengroßes Tor gefunden. Dahinter liegt ein langer Gang durch einen großen Berg. Und am Ende des Ganges erblicken die beiden doch tatsächlich eine prächtige Stadt. Wir haben es geschafft, Graffi! Da! Ich kann es gar nicht glauben! Orselia! Mann, sieh dir das an! Ich muss zugeben, es ist wirklich ziemlich beeindruckend. Ich freue mich, dass wir beide das zusammen erleben dürfen. Glaubst du, dass in Orselia immer noch Gummibären leben? Ich weiß es nicht, aber das werden wir früh genug herausfinden. Ja, und ich wette, die werden Augen machen, wenn sie uns sehen. Nicht so dummes Heißsporn. Hier stimmt eindeutig etwas nicht. Die alten Gummibären hätten niemals ihre Tore unverschlossen gelassen. Wieso nicht? Weil sie viele Geheimnisse zu hüten hatten. Vor allem vor neugierigen Menschen, die sie um ihr Wissen beneideten. Wo sind denn alle? Finden wir uns damit ab, sie sind alle schon lange weg. Sicher sind sie vor Jahren mit den anderen alten Gummibären aufgebrochen. Aber was ist mit der Rauchsäule, die wir gesehen haben? Nun, sie beweist, dass irgendjemand hier ist. Aber so wie es aussieht, kannst du dich darauf verlassen, dass es keine Gummibären sind. Ralfi, Achtung! Sieht aus, als wollte uns irgendjemand nicht hier haben. Das kannst du laut sagen. Alles klar, Kabi? Die Luft ist rein. Hier, Graffi. Wir sind hier, um das große Buch zu holen. Aber zuerst werden wir herausfinden, wer uns auf den Fersen sitzt. Glaubst du denn, dass die Falle, die du gefunden hast, nach all den Jahren noch funktioniert? Es gibt nur eine Möglichkeit, wie wir das herausfinden. Schnell, da kommt jemand. Da ist einer von den Kerlen. Graffi schleudert die Falle. Und schon zappelt der vermeintliche Angreifer im Netz. Aber dann gibt es eine ziemliche Überraschung. Jetzt haben wir dich, du... Gummibär! Gummibär? Gummibär? Hier sind seit Jahren keine Gummibären mehr. Und ich muss das schließlich wissen. Ich bin der Letzte, der noch übrig ist. Ist denn dieser ganz sicher? Oh, heiliger Strohlack, ich muss wieder meine Halluzinationen haben. Nimm deine verdammten Toten von mir weg, du Halunke! Ihr seht aber nicht aus wie Truggles. Wir sind viel hässlicher. Truggles? Truggles? Truggles? Hat hier jemand Truggles gesagt? Oh, wir müssen uns verstecken. Oh, sie sind überall, ja. Der Junge hat einen Sprung in der Schüssel. Los, schwingt die Hufe, Jungs. Ihr könnt doch hier nicht rumstehen wie begossene Pudel. Warte, wer bist du eigentlich? Mein Name ist Thornberry, Sir Thornberry. Seit 50 Jahren kümmere ich mich um die alte Heimstätte hier. Ich bin der offizielle Hausmeister. Hier ist mein Abzeichen. Wirklich? Dann könnt ihr uns vielleicht helfen. Ich bin Cubby und das ist Graffy. Wissen Sie, wir sind auf der Suche nach dem großen Buch der Gummibären. Unseres wurde nämlich leider zerstört. Versehentlich. Ihr braucht also ein großes Buch, was? Kein Problem. In der Bibliothek sind jede Menge Bücher. Klasse, wo ist die? Oh. Ich bin der Einzige, der das weiß und ich werde es bestimmt nicht verraten. Kann ich euch denn trauen? Wir sind Gummibärchen, reicht das denn nicht? Mir jedenfalls nicht, Söhnchen. Keineswegs. Ihr seid nämlich nicht die Einzigen, die die große Bibliothek suchen. Sie sucht sie auch. Sie? Sie. Nicht sie. Lady Pain. Auweia. Lady Pain, die böse Zauberin. Gar nicht weit von den dreien entfernt, sitzt sie auf einem glänzenden Spiegelthron und die kleinen hässlichen Monster kriegen ganz schön was zu hören. Ihr habt die große Bibliothek also immer noch nicht gefunden? Ich muss diese Bücher haben. Bücher, Bücher! Keine Malbücher, Zauberbücher! Diese Gummibärenmedaille ist ohne die dazugehörigen Zaubersprüche nutzlos. Nutzlos, nutzlos! Ihr Idioten! Ihr habt mir mein Kleid ruiniert! Wenn ich diese Bücher erst gefunden habe, werden meine Zauberkräfte wachsen, bis ich die mächtigste Zauberin auf der ganzen Welt bin! Auf der ganzen Welt! In Urseja ist ein Gummibär, der weiß, wo die große Bibliothek ist. Findet mir diesen bekloppten Bären und bringt ihn mir. Sonst werde ich euch und eure kleinen Freunde in Pilze verwandeln! Pilze! Währenddessen überlegen Graffy, Cubby und Sir Thornberry, wie sie der Zauberin das Handwerk legen können. Ich hätte es ja wissen müssen, dass dahinter ein Mensch steckt. Seit Monaten schon versuche ich, die Stadt vor diesem Wald zu verteidigen. Aber glaubt mir, ist nicht einfach. Diese Truggles sind heimtückische Gesellen. Ich habe keine Angst vor irgendwelchen Truggles. Stellen wir uns zum Kampf! Oh nein, nein, nein! Jetzt hast du es geschafft! Jetzt werden wir die Truggles gleich am Hals haben! Nein, jetzt nicht hier raus hier! Ihr wollt euch also wohl unbedingt Ärger einhandeln, ihr Widerlinge! Was kann man uns sagen? Graffy und Cubby können sich soeben noch auf einem Balkon verstecken, aber Sir Thornberry wird von den Monstern geschnappt und vor Lady Bane gezerrt. Deine Zeit ist abgelaufen, du zahnloser Trottel. Also, wo ist die große Bibliothek? Oh, Bibliothek? Was denn für eine Bibliothek? Du weißt genau, was ich meine. Ihr könnt mir drohen, so viel ihr wollt, Madam. Aber meine Lippen bleiben verschlossen für immer. Du glaubst, du hast mich besiegt. Aber du irrst dich. Meine Troubles werden diese Stadt auseinandernehmen. Stein für Stein, bis sie die große Bibliothek gefunden haben. Und wenn es soweit ist, dann heißt es, leb wohl, Gummibär. Wenn wir diesen alten Spinner nicht retten, dann werden wir die große Bibliothek nie finden. Niemals. Es sind zu viele von diesen kleinen Fieslingen. Wir müssen eben einfach nach Gummibärenart kämpfen. Und sofort machen sich die beiden an die Arbeit. Nach kurzem Suchen haben sie noch mehr Schleuderfallen gefunden. Und auch sonst macht sich Gruffy hier und da an irgendwelchen Dingen zu schaffen. So, nur noch ein paar Tropfen und dann... Tata! Die Gummibären-Schleuderfalle ist bereit! Sehr gut, Kabi, das war dann die letzte. Diese ganzen uralten Fallen brauchten nur ein bisschen sorgfältige, liebevolle Wartung. Und ein paar Tropfen gutes altes Gummibärenöl. Ausgezeichnet! Die Trachelbombe hier müsste genau das Richtige sein, um diesem alten Schnellwagen Beine zu machen. Ja, und jetzt wird es erst so richtig schön und lustig. Das kann Sir Thornberry im Moment überhaupt nicht finden. Denn auf einem Zauberstrahl hängt er wie angenagelt unter der Decke. Lass mich hier runter, du Hexe! Ich hab gesagt, du sollst mich hier runterlassen! Ich werde dich nicht nur runterlassen, kleiner Bär. Ich werde dich runter und wieder rauflassen. Jetzt habe ich genug von diesem Unsinn. Und die beiden nehmen einen kräftigen Schluck von dem Gummibärensaft. Jetzt kann es losgehen. So habe ich mich seit Jahren nicht amüsiert. Der Spaß hat jetzt ein Ende, Lady. Gummibären? Hier sind noch mehr Gummibären. Na, da brat mir doch einer einen Krackel. Ergreift sie. Ergreift sie. Ergreift sie. Hinterher. Hinterher. Das hat keinen Zweck. Diese Krackels sind flinke Burschen und wir können nicht ewig so weit durchhüpfen. Brauchen sie auch gar nicht. Denn jetzt haben die drei die Stelle mit den Schleuderfallen erreicht. Gruffy zieht die Hebel und im Nu sind die widerlichen Monster in den Metallkäfigen eingekeilt, dass sie sich nicht mehr rühren können. Ihr habt diese Burschen ja sauber verachtet, aber was ist mit ihr? Mit euch bin ich noch nicht fertig. Dieser Gummibär ist mein. Ihr werdet euch noch wünschen, mir nie begegnet zu sein. Haha, jede Wette, dass du uns nicht kriegst. Cubby hat zwei alte Flugmaschinen entdeckt. Wie große Schwäne aus Metall sehen sie aus. Schnell, da rein! Was? Die alten Dinger sind seit Jahren nicht benutzt worden. Was ihr könnt, das kann ich auch. Und ich erst recht. Kaum ist Lady Bane in die zweite Maschine gesprungen, da zündet Gruffy eine Rakete am Boden des Schwanenflugzeugs. Nein. Und in Sekundenschnelle ist die Zauberin hinter dem Horizont verschwunden. Also ich muss neidlos zugeben, Kleiner, du hast Auxilia gerettet. Oh, nicht der Rede wert. Ich wünschte, ich könnte etwas für euch tun als Gegenleistung. Oh ja, das wünschte ich wirklich. Das könnt ihr. Zeigt uns einfach, wo die große Bibliothek ist. Oh, das ist leicht, das ist leicht. Sie ist genau vor eurer Nase. Ich glaube, du warst zu lange alleine. Hier ist nichts. Oh, was wetten wir, ihr Besserwisser? Sir Thornberry zieht an einem Hebel... Eine Steinwand gleitet zur Seite und schon stehen die drei in der Bibliothek. Bücher über Bücher, soweit das Auge reicht. Klasse! Wir haben es geschafft! Oh, wenn das Sammy sehen könnte! Ja, er würde ein Zelt hier aufbauen und nie wieder weggehen! Bedient euch einfach! Ach, hier sind genügend Bücher für eine ganze Armee von Bücherwürmern! Wir brauchen nur eins, das große Buch der Gummibären! Oh je, das hier hat sich gerade aus dem Staub gemacht. Oh, das hier ist auch hinüber. Scheint ganz so, als ob alle Bücher ruiniert sind. Nun, nichts hält ewig, wisst ihr? Nicht mal große Bücher. Aber hier muss doch noch eins sein, hier muss einfach noch eins sein. Tut mir leid, Gruffy. Es hat keinen Zweck. Das gibt es doch nicht. Hier ist kein großes Buch. Ich habe versagt. Kopf hoch, mein Sohn. Vielleicht hilft dir das weiter. Hä? Was nützt ein Lesezeichen ohne Buch? Nun, du hast gerade ein neues Kapitel geschrieben. Bei allen Gummibären, ja, das hast du, ein neues Kapitel. Wollt ihr wirklich nicht mit uns nach Hause kommen, Sir Thornberry? Granny wartet wahrscheinlich mit dem Abendessen auf uns. Oh, so was richtig Gutes hausgemacht, das habe ich seit Jahren nicht mehr gegessen. Aber ich darf meinen Posten nicht verlassen. Man kann nie wissen, wann die Truckles wieder zurückkommen. Jetzt bin ich auf sie vorbereitet. Das ist sicher. So machen sich Gruffy und Cubby allein auf den Rückweg. Traurig kommen sie zu Hause an. Gruffy, da seid ihr ja wieder. Dem Himmel sei Dank, euch ist nichts zugestoßen. Habt ihr Orselia erreicht? Ja, wir haben Orselia erreicht, aber ich hab versagt. Das ist alles, was zu retten war. Ein altes Gummibären-Lesezeichen. Es ist wertlos. Ich fürchte, ohne das große Buch wird unser Leben nicht mehr so sein, wie es früher einmal war. Nun, du hast dein Bestes getan, Gruffy. Aber mein Bestes war eben dieses Mal nicht gut genug. Das war dann wohl endgültig das letzte Kapitel. Zurück! Das Lesezeichen, es hat Zauberkräfte. Seht doch mal, das große Buch. Das große Buch! Jetzt verstehe ich, was Sir Thornberry damit meinte, als er sagte, er hätte ein neues Kapitel geschrieben. Ich nehme an, solange wir wie Gummibären leben, wird unsere Tradition niemals sterben. Und so wollen wir es halten. Heute rettete ein tapferer Gummibär namens Gruffy unser großes Buch und öffnete wieder die Straße nach Ursalia, der alten Hauptstadt der großen Gummibären.